Bilder bluten nicht. Nach dem Kriminalroman von Leo Mallet. Es war Januar. Die Windstöße waren jetzt unangenehm. Ich hastete in die Rue Jean Lantier, die vom Wind geschützt war. Vor einigen Monaten hatte sich eine Blondine namens Gabi dort zwischen zwei Hoteleingängen die Schuhe durchgelaufen. Na, mein Süßer, was ist? Sie gehörte langsam zu der Gruppe von Huren, die häufiger stehen als liegen. Und das in den durchbrochenen Riemchenschuhen. Sie fror. Na? Nur ein Tipp, Gabi. 1000 Francs für den Zeitverlust. Merci. Was für ein Tipp? Was bist denn du für einer? Ich heiße Nestor Burma. Nestor? Merkwürdiger Name. Ich suche einen merkwürdigen Typ. Einen von deinen Kunden heißt Louis Lheureux. Ein spießiger Kerl aus der Provinz, aus Limoges. Er macht seine Spritztour hierher, einmal im Jahr. Aha. Und weil er seine Gewohnheiten hat? Also letztes Jahr habe ich ihn begleitet. Manchmal spiele ich im Kindermädchen. Scheint so, dass er wieder mal hier in der Gegend ist, aber ich kann ihn nicht auftreiben. Weißt du, wen ich meine? Ja, ja, ich weiß. Der ist nett und großzügig. Von seiner Sorte müsste es mehr geben. War er heute Abend bei dir? Weder heute noch die letzten Tage. Sie tat mir plötzlich sehr leid. Das musste an diesem Viertel liegen. Der Bauch von Paris. Der Gestank von totem Fleisch und der erdentrissenem Gemüse. Erst zur Place du Palais Royal hin riecht es weniger volkstümlich, aber die Nähe des Finanzministeriums macht alles wieder kaputt. Und an den Quais hocken die Vögel in den Käfigen. Schließlich trieb ich meinen Mann doch noch auf, kurz bevor ich die Suche aufgeben wollte. 2 Uhr morgens. Louis Lheureux saß mutterseelenallein bei Austern im Riche-Bourriche. Setzen Sie sich, Birma. Ich glaube, wir treffen uns jetzt zum wievielten Male? Ihre Frau hat anscheinend ihre Ausflüge satt. Sie hat mir geschrieben. Ich werde bald nach Hause zurückkommen. Morgen. Spätestens übermorgen. Es sei denn, die Eisenbahner streiken. Während ich kaute, betrachtete ich Lheureux und ich dachte, dass er ein komischer Kerl sei und Madame Lheureux eine komische Frau und die Ehe von Lheureux eine komische Ehe und Nestor Burma ein komischer Detektiv, der keinerlei Gewissensbisse empfand, sich unter anderem seinen Tabak von dieser Sorte Kunden bezahlen zu lassen. Bestellen Sie sich ein Dessert, Burma. Ich muss mir mal die Hände waschen. Die Zeitung vom Vortag dichtete, Emile Buisson, der Staatsfeind Nummer 1 vor dem Schwurgericht, Diebstahl im Louvre, Raphael wie von der Bildfläche verschwunden. Verdammt. Garçon, die Rechnung bitte. Warten Sie nicht mehr auf diesen Herrn, Monsieur. Louis Lheureux hatte mich wie einen dummen Jungen reingelegt. Einfach abgehauen, durchs Klofenster. Um mein Glück vollkommen zu machen, nieselte es jetzt draußen. Ich schlängelte mich zwischen den stinkenden Gemüsehaufen durch und schaute mir das Rumgerenne der Händler an. Plötzlich machten alle Platz. Es sah aus, als stünde eine Razzia bevor. Zwischen einem Obsthändler und einem Bananenlagerhaus hatte sich ein Menschenauflauf gebildet. In der Tür des Hauses tauchte der schokoladenbraune Hut meines Freundes Florimond Farou auf, Kommissar bei der Kripo. Haben Sie uns angerufen? Sind Sie angerufen worden? Ja, eben. Vom Lokal aus. Und weshalb glauben Sie, dass Etienne Lachpin. Sagt Ihnen der Name was? Er kaute auf seinen Schnurrbarthaaren. Dann machte er eine heftige Kopfbewegung. Haben Sie schon mal einen Fuß in ein Lagerhaus gesetzt? Eine steile Wendeltreppe mit ausgetretenen Steinstufen führte in den Keller. Ah, da sind Sie ja, Chef. Wir wollten ihn gerade ausziehen. Ja, später. Die Leiche trug luxuriöse Schuhe aus weichem Leder und einen dunkelgrauen Anzug aus einem Atelier der Haute Couture. Ein oder mehrere Schüsse voll ins Visier hatten die Hälfte des Gesichts weggerissen. Etienne Larpin. Fällt Ihnen jetzt was dazu ein? Der Name sagte mir tatsächlich nichts. Aber diese eine Gesichtshälfte ähnelte stark der linken von Lheureux. Und wenn nicht dieser Unterschied in der Kleidung gewesen wäre... Aber konnte er sich, nachdem er mich als Pfand im Riche Bourriche zurückgelassen hatte, einen so feinen Zwirn angezogen haben? Er hat Visitenkarten mit diesem Namen in der Tasche. Aber das ist vielleicht nicht sein richtiger Name. Außer den Karten keinen Sou. Man hat ihm wohl die Brieftasche mit einer Menge Moos geklaut. Möglicherweise hat er im Hotel Transancien in der Rue de Castiglione gewohnt. Tja, was soll ich dazu sagen? Danke für die Vorstellung. Aber ich würde jetzt ganz gerne... sagte mir, unser Informant ist ein Kerl, der die Leiche entdeckt hat und nichts damit zu tun haben will. Nestor? Ja. Als ich Sie da draußen zwischen den Gaffern sah, dachte ich, Sie könnten das gewesen sein. War ich aber nicht. Ja, schon gut. Es gibt noch eine andere Hypothese. Welche? Der Mörder hat selbst angerufen. Ich gehe schlafen. Amüsieren Sie sich gut, Faro. Ich stieg wieder nach oben und bahnte mir einen Weg durch die Menge, die dicht gedrängt stand, bis zur Rue Coquillière. Das Hotel von Lheureux lag nicht weit von dem Haus, in dem einst Robert Audin sein Theater hatte, der Revolutionär, der Magier, Erfinder der schwebenden Jungfrau. Monsieur Lheureux ist auf seinem Zimmer. Ich würde gerne mit ihm sprechen, wenn er nicht schon schläft. Er ist überhaupt nicht schlafen gegangen. Er reist ab. Ich soll seine Rechnung fertig machen. Louis Lheureux war noch genauso angezogen wie zu dem Zeitpunkt, als er mir im Riche Bourriche entwischt war. Mehr noch, er hatte sogar seinen Hut aufbehalten. Geht's nach Limoges zurück? Wie Sie sehen. Emily wird sich freuen. Sie haben ein komisches Spiel mit mir getrieben, Monsieur Lheureux. Er drehte mir den Rücken zu und goss sich Schnaps ein, ohne mir etwas anzubieten. Also dann, Wiedersehen. Was war los mit Lheureux? Dieses kalte Lachen kannte ich noch nicht. Und alleine Schnaps zu trinken war auch nicht seine Art. Mit dem Kerl stimmte was nicht. Und ich hatte das Gefühl, dass es besser wäre, er führe nicht nach Limoges. Der kleine Lieferwagen ohne Tür stand einfach so rum. Als ich ihn nahm, rief niemand, haltet den Dieb. Louis Lheureux kam gerade aus dem Hotel, den Koffer in der Hand. Nein! Irgendwas brannte bei mir durch, als ich ihn umfuhr. Als ich mich aus dem Staub machte, war ich sicher, dass Louis Lheureux eine Weile nicht weglaufen würde. Ich schlief im Büro. Als Hélène, meine Sekretärin, am nächsten Morgen zum Dienst kam und die Fensterläden öffnete, drang ein trüber, schlecht gewaschener Tag ins Zimmer. Wollen Sie nicht aufstehen, Chef? Chef! Gibt's keinen Kuss? Es gibt Arbeit, Chef. Oh. Wollen Sie sich drücken? Wieso? Man hat in den Hallen einen Ermordeten gefunden. Wussten Sie das nicht? Doch. Den heißt er doch gleich. Lapin, Etienne Lapin. Genau. Anscheinend hat er ein berühmtes Bild von Raphael gestohlen. Aus dem Louvre. Ach. Kam in den Nachrichten. Was wurde noch gesagt? Ich glaube, das war's. Oh, warten wir es ab. Marc Covey wird sich bestimmt in seinem Blatt Crepuscule drüber auslassen. Sonst was Neues? Hier, die Post. Ein Brief von Savater. Roger Savater, einer meiner Angestellten, war zurzeit im Einsatz. Als Leibwächter eines reichen Knopfes, Monsieur Corbigny. Ich schreibe Ihnen auf dem Briefpapier des Kunden. Um Ihnen mitzuteilen, dass es nichts mitzuteilen gibt. Außer vielleicht, dass der Kerl bescheuert ist. Naja. Aber nichts Ernstes. Jedenfalls keine Feinde am Horizont. Weder Backbord noch Steuerbord. Gut. Und ich würde gern bis ans Ende meiner Tage die Leibwache dieses Knaben bleiben. Ja, das glaube ich. Wir werden am 13. oder 14. in Paris sein. Also heute oder morgen. Wir werden am Port de Plaisance festmachen. Also mitten in Paris. Ich werde Sie von unserer Ankunft in Kenntnis setzen. Mhm. Kuss für Hélène. Kuss für Hélène. Für Sie auch. Für mich auch. Roger. Sabatier verfasst merkwürdige Briefe, wirklich. Wovor fürchtet sich dieser Monsieur Corvigny eigentlich? Ja, das hat Sabatier noch nicht rausgefunden. Übrigens rufen Sie Reboul an, er soll Lheureux im Krankenhaus nicht aus den Augen lassen. Mhm, mach ich. Guten Tag, Kinder. Viel Arbeit im Moment. Chef, soll ich im Terminkalender nachschauen, ob Sie noch einen Termin haben für Kommissar Farou? Na ja, ist schon gut, Hélène. Dürmer, ich würde Sie gerne mit einer Aufgabe betrauen. Einer delikaten Aufgabe. Genau. Und was bringt das ein? Geld gibt's keins dafür, aber Sie werden schon zusehen, dass dabei etwas für Sie abfällt. Er holte zwei Glanzfotos aus der Tasche seines Mantels und reichte sie mir. Wie finden Sie sie? Dekolleté bis zu den Knöcheln, feine Nase, sinnliche Lippen, schmachtende Augen hinter langen Wimpern. Die zurückgekämmten Haare betonten den Sexappeal ihrer Erscheinung und verliehen ihr zugleich etwas Reserviertes. Ihr, Ihre Telefonnummer, Ihre Zimmernummer, Ihr Name. Und was soll ich mit ihr machen? Sie können mit ihr schlafen, wenn Sie wollen und wenn Sie können. Das wird Ihr Honorar sein. Also, ich höre. Geneviève Levasseur, Mannequin bei Roldi, Place Vendôme. Geliebte von hohen Tieren, war kurz beim Film. Eine Frau von Welt, 30 Jahre, sieht aus, aber wie 25. Sie war auch die Geliebte, bis vor kurzem jedenfalls, von Larpin. Etienne Larpin. Ah ja, Etienne Larpin, der in Wirklichkeit anders heißt. Wir haben ihn seit 1925 in der Kartei. Ja, den genauen Namen kennt keiner. Sehr geschickt gemacht. Er kommt aus dem Norden, aus einem Kaff, das im Krieg 1914 völlig ausradiert wurde. Zerstört das Stadtarchiv. Ist genau 40 Jahre her. Das Radio sagt, dass er den Raphael geklaut hat. Farou machte eine lässige Handbewegung. Seine Experten hatten das Bild als plumpe Fälschung erkannt. Ach, alles Bluff. Und was hat diese Geneviève Levasseur damit zu tun? Sie wohnt im Trans-Ocean, und zwar seit 24 Monaten als Dauergast. Ihre Treffen waren sehr diskret. Irgendetwas stimmt da nicht. Also gut, ich werde versuchen, mich an Sie ranzumachen. Halten Sie die Augen auf. Und wenn Sie etwas entdecken... Und ich in diesem Augenblick wählen kann zwischen Ihrem Schnurrbart und diesem Busen... Würden Sie die Prämie wählen? Wie hoch? 3 Millionen. Oh. Ein Angebot des Freundeskreises von Meisterbecken. Das Original ist also auch weg? So ist es. Wie viel ist es wert? Mehrere 100 Millionen. Und warum, Mademoiselle Levasseur? Ich nehme prinzipiell an, dass bei jeder kriminellen Geschichte eine Frau im Spiel ist. Drei Männer saßen in den weichen Sesseln der Halle des Trans-Ocean und schlugen die Zeit tot. Der Portier, eisig, steif, glatt rasiert und würdevoll, thronte hinter seiner Theke. Nein, Monsieur. Mademoiselle Levasseur ist nicht im Haus, Monsieur. Eingerahmt vom trostlosen, aber auch berühmtesten Platz von Paris mit der Vendôme-Säule und den einmaligen stillen und friedlichen Tuilerien, macht das aus jedem Portier eine stattliche Erscheinung, vorausgesetzt, es tobt ein revolutionärer Wind. Wünschen Sie eine Nachricht zu hinterlassen, Monsieur? Ich ging zu Fuß zu meinem Büro. An der Ecke Rue de la Paix und Rue Daniel Casanova hatte ich das Gefühl, dass jemand in meinem Kielwasser trieb. Dünner Schnurrbart, blasser Teint, längliches Gesicht. Was denn passiert, Chef? Sie sind ja ganz außer Atem. Ich bin gerade von einem Mann verfolgt worden. Wenn ich mich nicht irre, hat er im Foyer des Trans-Ocean gesessen. Und es würde mich nicht wundern, wenn er gleich hier anrufen würde. Da. Hallo? Salut, Chef. Wir haben angelegt. Ach, Sie, Sabatier. Von wo aus telefonieren Sie? Von einem Bistro bei den Quais. Ich dachte, Sie wurden dafür bezahlt, dass Sie keinen Schritt von Corvigny weichen. Das ist ein Spinner, dieser Corvigny. Wenn ich mir vorstelle, dass immer genau diese Leute vor Geld stinken, zum Kotzen. Jeder geht ihm auf den Wecker. Erst auf 99. Die Nerven. Ich habe den Eindruck, er will auf unsere Dienste verzichten. Einen Klienten muss man mindestens einmal gesehen haben. Wo genau sind Sie? Am Port de Louvre. Die rote Blume von Tahiti, nicht wahr? Nein. Die Blume ist verwelkt. Motorschaden. Ah. Aber dieser Corbini besitzt noch eine Yacht. Sonnenblume. Die schmucke Yacht schaukelte sacht auf dem gelblichen Wasser der Seine zwischen dem Port du Carrousel und der Passerelle des Arts. Wenn ich Sie unter Deck bitten darf, Monsieur le Chef. Servateur führte mich in die geschmackvoll und komfortabel eingerichtete Kabine. In einem Sessel saß ein kleiner, sehr typischer Alter mit weißen Haaren und leicht safrangelber Haut, spitzer Nase und eben solchen Zähnen. Möchten Sie etwas trinken, Monsieur? Ich selbst darf ja keinen Alkohol trinken, aber setzen Sie sich doch, bitte. Hm, hervorragender Cognac. Ist es mein Angestellter auch? Sagt er Ihnen zu? Ja, genau das frage ich Sie. Erledigt er seine Aufgabe zu Ihrer Zufriedenheit? Na, aber gewiss, gewiss. Er ist ein lustiger Bursche. Der, wenn es nötig ist, beherzt handelt, glauben Sie mir. Hm. Sie haben noch nicht die Gelegenheit gehabt, es zu erproben, nicht wahr? Nein, noch nicht, nein. Noch etwas Cognac? Er schenkte nach. Dann betrachtete er die Flasche in seiner Hand und holte ein weiteres Glas für sich selbst. Also, Ihnen zu Ehren, werde ich mein Alkoholverbot missachten. Ist aber Savaters Aufgabe beendet, Monsieur Corbini? Nein, ganz und gar nicht. Ich lege weiterhin Wert auf ihn. Ja, hat irgendetwas Sie veranlasst, das Gegenteil anzunehmen? Keineswegs. Ach, wissen Sie, Monsieur Burma, ich wäre gerne Pirat auf den karibischen Inseln geworden. Hätte gerne Kap Horn umsegelt. Sind Sie schon mal um Kap Horn gesegelt, Monsieur Burma? Naja, also. Vergessen Sie es. Alles Quatsch. Ich begnüge mich damit, Schürzen hinterher zu jagen. Und meine ganze Freibeuterei besteht darin, dass ich den Fiskus betrüge. Natürlich in erlaubtem Maße, da ich ja zur Anständigkeit erzogen wurde. Ich sage Ihnen, alles gefälscht. Es herrschen Talmi und Ersatz. Sehen Sie, es scheint so, dass sogar dort drinnen. Aggressiv wies er mit dem Kinn auf das Bullauge. Auf der anderen Seite des dicken Glases lag breit und düster der Louvre. In diesem Museum, wenn wir den Zeitungen glauben sollen, also da werden Fälschungen den dummen Massen zur Bewunderung vorgesetzt. Finden Sie das nicht komisch? Nein. Weil Ihre Geschichte mit den Fälschungen auch falsch ist. Die Zeitungen sprechen von einer Raphael-Kopie. Darauf spielen Sie doch an, nicht wahr? Ja. Die Zeitungen behaupten nicht, dass diese Fälschung sich anstatt des Originals in der Sammlung des Museums befand. Aber so gut wie. Ich weiß, was ich sage, Monsieur Burma. Und ich habe meine eigene Meinung darüber. Ich spitzte die Ohren, ließ sie aber wieder hängen, als er weitersprach. Und das nicht erst seit gestern, seit die Mona Lisa gestohlen wurde und dort drinnen wieder ihren Platz eingenommen hat. Naja, da ist man nicht sicher, ob das nicht eine Fälschung ist. Der Raub der Mona Lisa, wie der respektlose Marcel Duchamp mit einem Schnurrbart versehen hat. Also, Sie waren da noch ganz klein, als der Raub begangen wurde, aber Sie haben sicher davon gehört. Wie jeder. Ja, also ein großer Dichter, ein Avantgardist, bekam damals deswegen Scherereien. Naja, das ist ja das Los der Dichter. Entweder sie machen Scherereien oder sie bekommen welche. Die Scherereien laufen ihnen einfach hinterher. Er hieß Guillaume Apollinaire. Kennen Sie ihn? Aus dem Radio. Kein Wunder, wenn Savater ihn für verrückt hielt. Er hatte mit Dichtern nicht viel am Hut. Als ich ihm gegenüber einmal den Namen Stéphane Mallarmé erwähnte, dachte er, es handle sich um einen Gangster, den man so getauft hatte, weil er keinen einwandfrei funktionierenden Revolver hatte. Das Befinden von Louis Lheureux war zufriedenstellend, wie man hier im Krankenhaus sagte. Ich machte einen Umweg, um bei seinem Hotel in der Rue de Valois vorbeizugehen. Monsieur? Ich komme gerade vorbei. So? Des Portiers frische Gesichtsfarbe zeugte von einem Tag im Freien. Auf Alberts kleinem Tisch warteten zwei Turfblätter und ein Bleistift auf den Startschuss. Ich bringe Ihnen Nachricht von Ihrem Mieter. Und? Er wird nicht dran sterben. Umso besser. Sagen Sie, was hat Lheureux eigentlich mit seinem Gepäck gemacht? Sein Gepäck? Hm. Meinen Sie seinen Koffer? Ah. Er hatte nur einen kleinen Koffer. Der Bursche bedachte mich mit einem schrägen Blick, zögerte ein paar Sekunden, zuckte dann mit den Achseln. Die Polizei hat alles einkassiert, den Verletzten und den Koffer. Der Koffer war aufgegangen, ist alles rausgeflogen. Und? Ja, hab den ganzen Kram zusammengeräumt, so gut ich konnte. Ein bisschen durcheinander, naja, und die Polypen haben alles eingepackt. Als ich durch die Tür ging, sah ich Alberts Spiegelbild. Er kratzte sich am Kinn, während mir sein müder Blick folgte. Ein paar Stunden Schlaf hätten ihm vielleicht nicht geschadet und sein Bart, der in der gesunden Luft auf den Rennplätzen wuchs, wie der Teufel, musste höllisch schucken. Hallo, Helene. Hallo, Chef. Sie haben Besuch. Ja, ich... ich glaube, wir haben uns bereits gesehen, Monsieur Birikos, Nicolas Birikos. Hier, meine Karte. Heute Morgen im Hotel Transocean. Sie haben bemerkt, dass ich Ihnen gefolgt bin. Ach, Sie waren das? Ich bin gekommen, um mich für mein merkwürdiges Verhalten zu entschuldigen. Es tut mir leid. Bitte. Danke. Darf ich fragen, warum Sie mir gefolgt sind? Er setzte sich umständlich, bot mir eine türkische Zigarette an und genehmigte sich selbst eine. Monsieur, Paris ist eine merkwürdige Stadt. Es geschehen seltsame Dinge. Ein Mord zum Beispiel. Genau. Dieser Monsieur Lapin, er wohnt im gleichen Hotel wie ich. Und als ich hörte, dass Sie Detektiv sind und Monsieur Lapin kannten, wissen Sie, ich liebe die Abwechslung. Er trommelte auf den Rand seines Hutes. Seine Finger waren etwas feist, was nicht zu seinem schmalen Gesicht passte. Langweilig, Sie. Ich kannte Monsieur Lapin nicht. Aber er hat Ihren Namen genannt. Sie kannten ihn also? Naja, ein wenig. Haben Sie es der Polizei erzählt? Nein. Ich lege keinen großen Wert darauf. Und ich würde es leugnen, falls Sie... Ich würde der Polizei nichts sagen. Übrigens, sind Sie zufällig Sammler? Sammler? Wieso? Sehe ich so aus? Helene brachte ihn hinaus. Ein Stück Papier, wahrscheinlich aus der Brieftasche des merkwürdigen Fremden gefallen, war unter dem Sessel gelandet. Ich hob es auf. Entschuldigen Sie, ich habe meine Handschuhe vergessen. Er ließ einen scharfen Blick durch das Zimmer wandern. Nein, ich habe sie in meine Tasche gesteckt. Monsieur Nicolas Birikos zog sich irritiert zurück. Ich sah ihn völlig entgeistert auf dem Gehsteig stehen und sorgfältig alle seine Taschen durchsuchen. Was wollte er denn noch? Er hat ein Papier verloren. Hier, nur ein Wort steht drauf. Mégisserie. Was ist das? Der Teil einer Adresse. Quai de la Mégisserie. Na und? Wetten, dass dieser Birikos mich für einen Komplizen von Lapin hält. Na hören Sie mal. Apropos Wetten. Sie werden sich um einen Freund des Turfs kümmern. Albert. Portier im Hotel de Provence in der Rue de Valois. Der Junge ist merkwürdig. Nehmen Sie sich dort ein Zimmer und beobachten Sie. Oh nein. So. Und wir meinten, dieser Lheureux sei ein ganz ruhiger Kunde. Die Nacht war hereingebrochen und es war kalt geworden. Ich war allein. Das Zimmer kam mir plötzlich riesengroß vor. Die Pendeluhr auf dem Kamin zerhackte melancholisch die Zeit. Meine Hände spielten mit der Visitenkarte und einem Fetzen Papier. Ja. Ihr Raboul. Was Neues? Kein Besuch für Louis Lheureux. Er kann in ein paar Tagen entlassen werden. War es also nicht so schlimm? Er hat seiner Frau schreiben lassen, um sie zu beruhigen. Hat er Schmerzen im Arm? Wahrscheinlich. Weder Mademoiselle Levasseur noch Monsieur Birikos waren im Hotel, wie mir der Portier des Transocean sagte. Ich schob das kleine Papier von Birikos in die Lederecke der Schreibunterlage, stopfte meine Pfeife, zog meinen Mantel an und ging in die kalte, dunkle Nacht hinaus, um zu sehen, ob es für Nestor Birma etwas gab. Es gab etwas. Ich hatte einen ordentlichen Schlag auf den Kopf gekriegt. Die Pflastersteine waren kantig und nass. Nicht weit entfernt floss die Seine. Ich kroch darauf zu. Ich schwankte zur Rue des Petits Champs. Im Büro herrschte ein heilloses Durcheinander. Einbrecher hatten alles durchwühlt. Und sie hatten ein Geschenk dagelassen. Die Leiche von Nicolas Birikos, dem schönen Athener. Von einer Kugel mitten ins Herz getroffen. Abgesehen von dem kleinen Fetzen Papier, den Birikos verloren hatte, und seiner Visitenkarte fehlte nichts. Im Hosenaufschlag der Leiche strahlte mich die gelbe Feder eines Kanarienvogels an. Birikos war offensichtlich beim Vogelhändler gewesen. Ich steckte die Feder ein. Es war nicht notwendig, den Flicks, die bald mein Büro stürmen würden, zu viele Indizien an die Hand zu geben. Mit einer Brechstange brach ich die Tür auf, was auf das Konto meiner Besucher gehen sollte, ging nach Hause und legte mich aufs Ohr. Ich bin mit dem Fall beauftragt. Dafür werden Sie bezahlt. Mit welchem Fall? Ziehen Sie sich was an, in Ihrem Büro ist eingebrochen worden. Sagt Ihnen der Name Birikos etwas? Sagt Ihnen der Name Lapin etwas? Also, Farou, Sie haben 0815 Fragen. Antworten Sie, statt den Hans Wurst zu spielen. Ja, ein Grieche hat mich gestern besucht. Der Grieche ist im Laufe eines Kampfes von seiner eigenen Kanone getötet worden. Jetzt sind Sie dran. Ich habe ihn im Trans-Ocean gesehen, da war ich, um mich um Genevieve zu kümmern. Und? Haben Sie Kontakt mit ihr aufgenommen? Ich habe getan, was ich konnte. Sie wird von uns unauffällig überwacht, aber ab jetzt werden Sie die Aufgabe übernehmen. So, und nun zu Birikos. Sie wissen, dass er nicht vorbestraft war. Also, für mich ist das einer von diesen skrupellosen Kunstsammlern. Er hat mich für einen Komplizen von Lapin gehalten. Weil Sie nach Mademoiselle Levasseur gefragt haben? Genau. Die Levasseur scheint mir doch mehr in die Sache verwickelt. Hallo? Monsieur Nestor Burma? Am Apparat. Geneviève Levasseur. Oh. Sagt Ihnen mein Name etwas, Monsieur Burma? Meine Finger umklammerten den Hörer und ich verschluckte mich. Ich bin Mannequin bei Roldi. Ja, also? Es ist das erste Mal, dass ich mich an einen Privatdetektiv wende. Ich wollte Sie fragen, wenn jemand von unliebsamen Personen belästigt wird, könnten Sie ihn davon befreien, diskret und wirksam? Sie meinen doch nicht mit dem Revolver, hoffe ich. Nein, nein. Solch radikale Maßnahmen habe ich nicht im Sinn. Können Sie zu mir kommen ins Trans-Ocean? In natura sah sie noch besser aus als auf den Fotos. Ihre blonden Haare waren zurückgekämmt. Ihre fast grünen Augen waren durch das Make-up bis zu den Schläfen hochgezogen. Die schlanken Finger waren durch lange, lackierte Nägel verlängert, bis auf den rechten Zeigefinger, der war abgebrochen. Ich befürchte, ich habe Sie umsonst bemüht. Ich bin sehr impulsiv und dann... Meine Nerven sind sehr strapaziert. Ich lächelte. Das geschäftsmäßige Lächeln eines Bürstenverkäufers, der sich beim Kunden einschmeichelt. Ich wartete. Sie kennen den Namen Etienne Lapin? Ist es nicht der Mann, den man ermordet aufgefunden hat mit einer Kopie des Raphael aus dem Louvre? Er war mein Liebhaber. Und ich habe ihn nicht getötet. Werden Sie denn beschuldigt? Ja. Ich habe ein Alibi für den Abend, an dem Etienne ermordet wurde. Ein Alibi? Aber dieser Mann behauptet, es gäbe kein Alibi, das man nicht erschüttern könnte. Welcher Mann? Maurice Chassard. Ich habe ihn auf einer Cocktailparty kennengelernt. Ist das der Pfleger, von dem ich Sie befreien soll? Jetzt nicht mehr. Oh, entschuldigen Sie bitte. Ja? Sie stand am Telefon, den Hörer an ihrem entzückenden Ohr mit der linken Hand über ihre Hüfte streichend, ganz in der Pose des Mannequins. Ja, er soll hochkommen. Chassard ist unten. Ist das eine Gelegenheit? Hallo, Süße, wie geht's denn so? Ich Ich nehme an, Sie meinen nicht mich. Oh, pardon. Der Typ braucht nach Alkohol. Harmlose Halbweltganove, ein bisschen schüchtern und hilflos. Mademoiselle Levasseur hingegen war sehr nervös, ein wenig hysterisch. Werfen Sie ihn vor die Tür! Schmeißen Sie ihn aus dem Fenster! Ich ging zu Chasseur und hob ihn am Revers seines Mantels hoch. In seinem verstörten Blick stand die nackte Angst. Bei genauerem Hinsehen war er überhaupt nicht sympathisch. Ich setzte ihn vor die Tür. Oh. Ach, danke, Monsieur Burma. Ich habe Etienne wirklich nicht getötet. Ja, es ist besser, wenn der Kerl mich noch ein paar Tage in ihrer Nähe sieht. Aber selbstverständlich, Monsieur Burma. Sie reichte mir ihre Hand zum Kuss. Als ich meinen Hut vom Tisch nahm, fiel eine gelbe Karte auf den Boden, eine Einladung zur Eröffnung des neuen Cabarets Crayon heute Abend. Eine gute Gelegenheit, Mademoiselle zu treffen. Chassard hatte vor dem Aufzug auf mich gewartet. Haben Sie gesehen, wie sie gebaut ist? Es ist halt so, das macht mich scharf. Sie ist meine Klientin und Sie lassen die Finger von ihr. Ach, ja, ja. Sie werden mit ihr schlafen. Sie sind älter als ich, aber Sie werden mit ihr schlafen. Na, ich rieche nach alter Haut. War bekannt hier in der Gegend. Haben sie alle aufs Kreuz gelegt. Die alten Schnepfen. Herzoginnen, Marquisen. Brauchen Sie nicht einen Angestellten? Leibwächter? Im Augenblick nicht. Naja, dann nicht. Er nahm Geld aus seiner Brieftasche, in der ich die gelbe Einladung für dieses neue Kabarett erspähte. Gehen Sie hin? Wohin? Ins Kabarett. Mademoiselle Levasseur wird vielleicht auch da sein. Ach so. Dann darf ich wohl nicht. Hier haben Sie die Karte. Ich steckte sie ein. Chassard hastete in das nächste Bistro. Ich ging in die Agentur. Endlich erreiche ich Sie mal, Chef. Anstrengend, der Job bei Mademoiselle? Reden wir lieber von Ihrem Job, Hélène. Was macht denn unser lieber Albert? Er hat Geld wie Heu. Ich bin ihm bis auf die Rennbahn gefolgt. Was der verspielt hat, damit könnten Sie alle Ihre Schulden begleichen. So viel. Das ist interessant. Er scheint auch alte Schulden bezahlt zu haben. Er gab zwei Typen auf der Rennbahn Geld. Wunderbar. Bleiben Sie an ihm dran, Hélène. Noch lange? Albert stand an der Rezeption, den Finger in einer Rennzeitung. Er blickte auf und runzelte die Stirn. Guten Abend, Monsieur. Haben Sie Nachrichten von Monsieur Lheureux? Ich möchte mit Ihnen reden, Albert. In Ruhe. Warum nicht? Er sah mich an, zuckte mit den Achseln, kam hinter seiner Theke vor und schob mich in einen kleinen Salon. Bitte, ich habe nicht viel Zeit. Es wird nicht lange dauern. Du hast Lheureux was geklaut, nicht wahr, Albert? Da hören Sie mal, was... Au! Ich hab's eilig. Raus mit der Sprache! Was soll das? Ja, gut, ich hab ihm was weggenommen. Der hat doch vor Geld gestunken. Dieses Stink hier. Die Einzelheiten hören. Wann, wo, wie? Ja, als er von der Karre überfahren wurde, hat sie seinen Koffer geöffnet. Und unter dem ganzen Kram war auch seine Brieftasche. Wissen Sie, als ich den Koffer eingeräumt habe, da habe ich die Brieftasche... Naja, hat doch keiner gemerkt. Ich sah ihm fest in die Augen. Er hatte Schiss. Schiss vor den Flex. Ich wusste gar nicht, dass Sie so auf Moral rumreiten. Ein Privatschnüffler, bei dem Leichen gefunden werden, steht ja in allen Zeitungen. Gib einen Dreck um Zeitung und Moral. Ich ging in meine Wohnung, um mich für die Eröffnung des Crayon fein zu machen. Das Crayon war ganz in der Nähe von Gilles Cabaret und am Abend der Eröffnung machte es ihm starke Konkurrenz. Geneviève saß in Begleitung von Freunden an einem Tisch. Sie schien sich nicht gerade wahnsinnig zu amüsieren. Mein Gott, was sind Sie für ein schrecklicher Mensch, Burma? Eine Leiche in Ihrem Büro? Sie haben es erfahren. Schön. Ich würde gerne mit Ihnen sprechen über Nicolas Perico. Verdammter Nestor! Gehen Sie nicht mehr ans Telefon! Entschuldigen Sie mich für einen Moment, Monsieur Burma. Hallo, Kove. Hübsche Puppe, hm? Also, was ist das für eine Sache mit diesem Birikos? Lesen Sie denn keine Zeitung? Na, ich mache die Zeitung, verdammt nochmal. Ja, dann Sie wollen mir also nichts sagen. Also dann, bis bald. Während ich mit Marco W. geredet hatte, war Genevieve am anderen Ende der Theke mit einem alten Bo mit ernstem Gesicht in ein Gespräch vertieft. Kurz darauf kam sie zurück. Ich war doch nicht so lange weg. Ich bitte Sie. Bringen Sie mich nach Hause, Monsieur Bürmann. Sie holte ihr Pelzcape und bat mich, ihr Cabriolet zu chauffieren. An der Rezeption sah sie mir tief in die Augen, drehte sich wortlos um, bestellte im Vorübergehen Getränke auf ihr Zimmer. Zigarette? Sie kannten Birikos? Ein richtiger Detektiv. Immer fragen, immer zu fragen. Kannten Sie ihn? Nein, ich kannte ihn nicht. Aber Sie, Bürmer, kannten Sie ihn? Und was machte er in Ihrem Büro? Ich kannte ihn nicht. Aber ich glaube, er kannte Lapin. Ja, und? Sie kuschelte sich wieder in ihren Sessel, streifte ihre Schuhe ab. Gute Nacht, Genevieve. Nestor. Auf Wiedersehen. Geh nicht. Ich wachte mit einem leichten Kater auf, in einem Bett, das mir fremd vorkam. Sie hatten gewonnen. Haru, Chassar, all diese Hellseher. Aber in einem Punkt hatte sich der liebe Flormont Faroux geirrt. 30 Jahre, hat er gesagt. Möglich, aber einige Zitten doppelt. Sie war immer noch schön, aber ohne Hilfe von Make-up und günstigem Licht zeigte das Gesicht sein wahres Gesicht. Ein gelblicher Nebel stand über Paris, aber bald würde er sich gelichtet haben. Hinter dem Louvre ging die Sonne auf. Hallo, Len. Sind Sie in einen Topf von Chanel gefallen, Chef? Ach. Wir werden Ihren Anzug desinfizieren lassen müssen. Was Neues in den Zeitungen? Bobo hat angerufen. Und? Nichts weiter. Und Sabater? Auch nichts. Corvée? Nichts von Corvée. Er hat gestern wohl die Fernsprechanlage vom Crepuscule malträtiert. Faru? Nichts von Faru. Heute war der Tag der kurzen Mitteilung, kurz und abschlägig. Ich stopfte mir eine Pfeife, da rief der Kommissar an. Bleiben Sie auf Fühlung? Das ist das richtige Wort. Ja. Also wirklich, ich hatte das aus Spaß gesagt. Mit solchen Sachen spaßt man nicht. Also nichts? Im Augenblick nicht. Und bei Ihnen, der Fall Birikos? Ach, mach kaum Fortschritte. Wir haben sein Auto gefunden. Und? Wir untersuchen es. In seinem Gepäck haben wir ein Adressbuch gefunden. Verstorbene Leute oder in Luft aufgelöst. Ja. Bringt nicht viel. Von den Lebenden sind schon einige aussortiert. Seriöse Geschäftsleute, versteht sich. Ja, so ist das. Name? Pelletier, Geschäftsmann vom Quai de la Michiserie. Hat ein dichtes Alibi. War auf einem Geburtstagsdiner, an dem auch ein Polizeiinspektor teilgenommen hat. Birikos sei eine alte Bekanntschaft aus der Besatzungszeit. Wir tauschten noch einige deutungslose Worte. Dann legte Faru auf. Quai de la Mégisserie. Das stand auf dem Zettel von Birikos. Mit Hélène spazierte ich an den Quais entlang, um mir Monsieur Pelletier einmal anzusehen. Die Quais boten das übliche Schauspiel. Friedliche Bürger stöberten in den Bücherkisten, die Händler von Sämereien und Ackergeräten und die Vogelhändler verstopften mit ihren bunten und lärmenden Waren den Weg. Und Monsieur Pelletier war auch einer von den Friedlichen. Allerdings hatte mich Birikos in dessen Hinterzimmer abgelegt, als er mein Büro durchsuchte. Der Mann war nicht interessant. Chef, schauen Sie mal. Die neue Ausgabe vom Tribut. Auf der Titelseite prangte das Bild von Genevieve, deren Sex-Appeal aus allen Poren der großzügig dargebotenen Haut drang. Oh, Cherie, so ungeduldig, mich wiederzusehen. Was soll dieser Scheiß in der Zeitung? Der Skandal verjüngt. Was? Das war eine gute Gelegenheit. In der Presse ist schon zu lange nicht mehr von mir gesprochen worden. Bisschen dick aufgetragen, oder? Habe ich was falsch gemacht? War die Idee von dir oder von Chassard? Chassard hat sich um alles gekümmert, aber die Idee... Darf ich? Oh, bitte. Corvée, Crépuscule? Corvée, mein Freund, hatten Sie den Text schon länger, vor unserem Abend gestern im Grillon? Möglich. Auf der Place Vendôme schlich Chassard herum. Unter den Arkaden blieb er stehen und überwachte den Eingang des Transocean. Mit einem widerlichen Geschmack im Mund ging ich zur Agentur. Ein Bericht von Savater. Und? Nichts Neues. Er war mit Corbigny in einem Antiquitätenladen. Heften Sie den Bericht ab. Aber ich brauche seinen letzten Bericht nochmal. Im Ordner ist er nicht. Den Bericht hatte ich in die Schublade meines Schreibtisches gesteckt und jetzt war er unauffindbar. Ich musste dem bekloppten Corbigny einen Besuch abstatten. Welch freudige Überraschung. Welch günstiger Wind treibt sie in unsere Gewässer. Sabater, ein Glas für Monsieur Burma. Sie hören mir jetzt zu, Monsieur Corbigny. Monsieur? Sie sind reich. Sehr reich. Sie besitzen zwei Schiffe. Das eine heißt die Rote Blume von Tahiti und ist eine Hommage an Gauguin. Das andere, Sonnenblume, ist eine Hommage an Van Gogh. Sehr scharfsinnig. Sie sind ein bisschen zynisch und auch skrupellos. Und Sie sind als Kunstsammler nach Paris gekommen, um etwas in Empfang zu nehmen, was Sie nicht per Scheck bezahlen konnten. Und zwar von Leuten, die ebenfalls skrupellos sind und dazu gefährlicher als ein besessener Kunstsammler. Also brauchen Sie einen Leibwächter, der das hübsche Paket mit den Millionen in bar beschützt, das Sie mit sich rumschleppen. Und der Sie selbst beschützt, wenn Sie die Millionen gegen Aushändigung des Raphael aus dem Louvre losgeworden sind. Soweit richtig? Genial. Wie haben Sie das herausgefunden? Das Ableben des Monsieur Lapin dürfte Ihnen einigen Kummer bereitet haben. Ich kannte diesen Menschen nicht. Aber zugegeben, sein Tod hat das Unternehmen erschwert. Und ein Mann namens Birikos war hinter Ihrem Geld her, wusste aber nicht, wo Sie stecken. Er hat mich für den Mittelsmann gehalten, mein Büro durchwühlt, Savaters Brief gefunden, auf Ihrem Briefpapier geschrieben. Und Sie können von Glück sagen, dass der Mörder von Birikos noch nicht hier ist. Der ist nämlich auch hinter Ihrem Geld her. Ja, Sie Schlauberger. Hören Sie schon auf, Würmer. Wenn ich die Absicht habe, dieses Bild zu kaufen, dann werden Sie mich nicht davon abhalten. Und selbst wenn der Mörder das Bild besitzt... Dieser Mann besitzt das Bild nicht. Lapin hatte Komplizen, hielt aber die Fäden allein in der Hand. Seine Komplizen kannten weder den Käufer noch den Mittelsmann. Der Mörder von Birikos hat das Bild nicht, aber Sie, Monsieur Corbigny, Sie haben einige Millionen in bar bei sich. Ja, es... Und auf eine Leiche mehr oder weniger kommt es Ihnen nicht an. Also, Sie glauben, dass ich... Ja, Sie sind reif. Ich will das Bild finden. Und jetzt geben Sie mir den Namen Ihres Mittelsmannes. Mire, Octave Mire, Orden und Ehrenzeichen, Palais Royal, Galerie Montpensier. Das Palais Royal lag wie üblich trostlos da. Die mächtigen schmiedeeisernen Laternen verbreiteten ein klägliches gelbes Licht. Durch die schmalen Passagen fegte ein eisiger Wind. Wenn ich mir überlege, dass Colette und Cocteau, Schriftsteller, Bürger, die als gebildet und intelligent gelten, dort wohnen und stolz darauf sind. Das Beste am Palais Royal sind noch die blutigen, wollüstigen, schäbigen Erinnerungen. Guten Tag, Monsieur. Womit kann ich Ihnen dienen? Monsieur Mireille? Ja, bitte. Ich möchte in Ruhe mit Ihnen sprechen. 5 Minuten. Schließen Sie ab. Was soll die Pistole? Ist das ein Überfall? Ich glaube, ich werde jetzt die Polizei rufen. Ja, das ist eine gute Idee, sehr gute Idee. Rufen Sie die Polizei und ich werde ihr erzählen, dass sie von Lapin beauftragt war. Nein, ich muss anders anfangen. Ach, Sie erfinden erst den Anfang. Es gibt da einen Raphael, Monsieur Mireille, den ein gewisser Corbigny haben möchte. An diesem Coup von mehreren 100 Millionen sind Sie sehr interessiert. Und da Sie Lapin kannten, haben Sie sich an ihn gewandt. Sie wissen viel, Monsieur. Was fehlt Ihnen eigentlich noch? Das Bild. Hören Sie, ich will keinen Ärger mit Ihnen haben, aber Sie müssen... Nehmen Sie die Hände hoch, Birma, und lassen Sie die Pistole fallen. Ach, du lieber Gott. Unser Gigolo Chassard. Halt die Schnauze, sonst knall ich dich ab. Ah, Hat er vielleicht schon mal sowas gemacht, unser alter Bluffer? Diesen dreckigen Hurensohn Virikos kannst du dir im Leichenschauhaus angucken. Nein. Nein. Nein! Nein! Es war noch jemand da. Hinter mir. Und wenn hinter Nestor Bürmer jemand steht, dann gibt es auch immer einen gezielten Schlag mit einem Knüppel auf Nestors Köpfchen. Schwarze Nacht. Als ich zu mir kam, war es 7 Uhr, morgens oder abends. Es ging rund wie im Pferdekarussell. Nägel piekten mir in den Holzkopf, als würde ein Sarg zugenagelt. Mit Mühe fand ich den Lichtschalter. Ein schönes Bild. Maurice Chassard wird nicht mehr für sein täglich Brot verlogene Liebe verkaufen. Octave Mireille wird keine heiße Ware mehr verkaufen. Ein Brief guckte aus Mireilles Tasche, mit Maschine geschrieben, jede Menge Tippfehler. Monsieur, entschuldigen Sie die Verzögerung, die uns gewisse Umstände, die nicht in unserer Macht stehen, bei der Lieferung unserer Ware aufnötigen. Trotz der Ereignisse versichern wir Ihnen, dass die Ware geliefert wird. Keine Unterschrift. Überall war ich mit Blut beschmiert. Mein Kopf brummte. Ich musste hier weg, wenn die Polizei jetzt kommen würde. Erschöpft, schlapp, zerschlagen, wie ich war. Ich war eine Aufgabe für Hélène, die immer noch in Lheureux Hotel auf unseren Fan des Pferdesports, Albert, aufpasste. Oh, Sie schon wieder, Monsieur Bürmer? Hélène Chatelain, Sie hier? Was wollen Sie denn von Madame? Schnauze, du Arschloch, das Zimmer von Hélène Chatelain. Was ist denn passiert? Hélène brachte mich auf ihr Zimmer und legte mich aufs Bett. Sie setzte sich auf einen Stuhl und nahm ein Buch, wie Krankenschwestern das so machen. Ich betrachtete die Decke, dann die Wände, den blöden Druck, der dort hing, den Spiegel über dem Kamin. Diesmal hat man sie aber anständig vermöbelt. Komisch. Also, mir ist, als hätte ich das Zimmer schon mal gesehen. Chef, bitte. Wir brauchen Ruhe. Ja. Ihr Kopf. Verdammt, ich kenne das Zimmer. Ja, hier hat Lheureux gewohnt. Apropos Lheureux. Reboul hat angerufen. Und? Immer noch das Gleiche. Sehr gut, sehr gut. Der verdammte Lheureux. Ruhen Sie sich aus. Sehen Sie den Spiegel, Hélène? Oh, fangen Sie schon wieder an. Ich sollte den Doktor rufen. Wie ist der Spiegel festgemacht? Mit einem Bindfaden an einem Haken. Ja, untersuchen Sie den Haken. Ist der neu? Nein. Aber die Enden von dem Faden sind sehr lang. Aha, weil man vor kurzem den Spiegel näher an die Wand gezogen hat. Ja, ist möglich. Ich nahm den Spiegel von der Wand und fasste dahinter. Ich holte etwas hervor, das so aussah wie dicke Leinwand. Auf der einen Seite war es rau, auf der anderen sehr hübsch anzusehen. 50 mal 25 Zentimeter. Mein guter Raphael. Dieser verflixte Lheureux. Mein Gott, dieser Lheureux. Hélène, Sie packen das jetzt schön ein, fahren zu Ihrer Mutter und verstecken das Bildchen in irgendeinem Schrank, der nie geöffnet wird. Verstanden, Chef. Aber da ist noch was. Ja? Als Reboul ihm anrief. Also, ich dachte, Sie sind krank. Und Lheureux ist heute Nachmittag aus dem Krankenhaus ausgerissen. 10 Minuten später verließ ich das Hotel der Überraschungen in Richtung Trans-Ocean. Kommen Sie rein, Nestor Bürmer. Aber leg die Hände in den Nacken. Salut, Lapin. Oder soll ich sagen, Lheureux? Bin ich zu nah. Ein Mann im reifen Alter mit etwas dicklichen und harten Gesichtszügen stützte sich mit der linken Hand auf einen Stock. In der rechten hielt er einen schweren Revolver. Ich bin noch nicht wiederhergestellt. Wenn ich das Schwein erwische, das mich mit seiner Karre umgefahren hat. Ich hab's ja gesagt, Genevieve, das Titelbild im Kremskühl war scheiße. Das macht einen alten Mann eifersüchtig. Ich will gehen. Lass mich raus hier. Setz dich hin. Was willst du von uns? Willst du uns hier festhalten? Ich werde abhauen, nachdem ich euch eins verpasst habe. tragisch Liebende im Selbstmord vereint. Nestor! Danach wirst du dein Bild abholen, es verkaufen und weggehen, um woanders zu leben. Genau. Falsch. Was? Falsch. Das Bild ist nicht mehr hinter dem Spiegel. Was? Sag das nochmal. Die dicke Automatik in seiner Hand zitterte. Wo ist es? Wenn du das wissen willst, musst du uns friedlich gehen lassen. Für mein Leben und das von Genevieve trete ich dir den Raphael ab. Das ist jetzt Märchen. Ich kenne ein Märchen. Das von Zwillingsbrüdern Larpent und Lheureux, den beiden Gaunern, die aus dem Kaff stammten, das der Erste Weltkrieg ausradiert hatte. Und die sich gar nicht mochten. An sich. Ich vermute, du hast deinen Bruder Lheureux umgebracht. Du vermutest viel. Und du hast die Bullen gerufen. Denn es musste schnell bekannt werden, dass Larpent tot war. Umso besser, wenn er verdächtigt wurde, bei dem Diebstahl seine Finger im Spiel zu haben. Und deine Komplizen Birikos und Chassard wurden auch aufs Kreuz gelegt bei dem Coup. Immer deine Vermutungen. Alles lief nach Plan. Du gehst zu deinem Bruder Lheureux ins Hotel, Rue de Valois. Mein Besuch beunruhigt dich und du steckst das Bild hinter den Spiegel. Aber als du wieder aus dem Hotel kommst, fährt dich ein wild gewordenes Auto um. Der Fahrer des Wagens war Nestor Burma. Haha! Nestor Burma, sehr witzig. Du hast nicht gelacht, als du mich sahst. Lheureux hat immer gelacht bei meinem Anblick. Deshalb hatte ich ein ungutes Gefühl, ich wollte dich in meiner Nähe haben. Schön. Und? Es kommt noch schöner. Genevieve ruft mich zu Hilfe und schwupps, liegen wir auch schon in ihrem Himmelbett. Cherie, sag sie nicht zu deutlich. Du weißt nicht mal die Hälfte der Geschichte. Kommen Sie, Lapin. Holen wir das Bild. Eine Bewegung, ihr Schweine. Das Gewitter brach über uns herein. Er schoss auf Genevieve, verfehlte sie. Ich holte mein Schießeisen raus und schoss auf sein gesundes Bein. Er richtete eine Kanone auf meinen Bauch und feuerte los. Nein! Mit einem schrecklichen Todesschrei stürzte sich Genevieve in das Höllenfeuer, um mich vor den Kugeln Larpents zu beschützen. Sie sank vor meine Füße und presste die Hand gegen ihren Busen, dessen Altern sie mit Entsetzen beobachtet hatte. Ich leerte mein Magazin auf Larpent. Cherie. Ich beugte mich über Genevieve, nahm sie auf meine Arme und trug sie auf ihr Bett. Langsam legte sie ihre Hand mit den schmalen Fingern auf ihre Brust. Der abgebrochene Fingernagel an ihrem Zeigefinger war noch nicht nachgewachsen. Cherie. Endlich allein. Der Arm des Gesetzes hatte Larpent im Ambulanzwagen fortgeschafft. Genevieve wurde in ihrem Zimmer versorgt von einem Arzt und einer Krankenschwester. Und Nestor Burma schaute auf Paris, den Mund voller Schutt und Asche. Das war ein toller Kerl, dieser Larpent. War? Er ist tot. Naja, Sie wissen doch, dass er eine andere Kanone in seiner Tasche hatte. Mit dieser Kanone sind Birikos und zwei Burschen im Palais Royal, Miri und Chassard, getötet worden. In der Nacht, als Birikos getötet wurde, war Larpent zwar noch im Krankenhaus, aber... Dieser Chassard, das war der Kerl, der Genevieve belästigt hatte. Ziemlich windige Type. In Bezug auf Mademoiselle Levasseur haben wir uns im Großen und Ganzen nicht getäuscht. Sie ist wohl ein sehr leichtsinniges Ding. Die Nachttischlampe am Kopfende des Bettes ließ Genevieves Gesicht im Dunkeln. Sie spürte mich neben sich. Sie öffnete ihre Augen, die riesengroß waren und tief in den Höhlen lagen, in ihrem schönen, blutleeren Gesicht. Ein klägliches Lächeln huschte über ihre Lippen. Ich nahm ihre Hand. Kommissar Farou hat eben angerufen. Larpent hat Mireille und Chassard umgebracht. Das war ich nicht wert. Nur weil ich Angst hatte, älter zu werden. Du warst es, nicht wahr? Ja, Du hast mit dem Cabrio vor dem Hotel gewartet, um Lapin abzuholen. Du hast Leroux als Lapin identifiziert und Lapin im Krankenhaus besucht. Ich sollte Mireille einen Brief schreiben. Der abgebrochene Fingernagel. Ich kann das nicht so gut. Geneviève wusste nie, wo das Bild war, aber sie kannte die Komplizen, die wiederum den Mittelsmann nicht kannten, während sie über Mireilles Rolle aufgeklärt war. Mit ihm hatte sie ein Treffen vereinbart im Grillon. Mit Chassard ging sie zu Mireille. Und dort lieferte ich ihnen Namen und Adresse des Käufers durch meine Unterhaltung mit dem Antiquitätenhändler. Es tut mir leid. Du hast mich niedergeschlagen, nicht wahr? Dein Parfum. Ich brauchte Geld. Ich hatte keine Zeit mehr. Als ob Geld das Altern vertreiben könnte. Lapin war nicht eifersüchtig. Er wollte das Geschäft alleine machen. Und er nahm dir aus Vorsicht den Revolver ab, mit dem du Mireille und Chassard getötet hast. Und der jetzt Lapin mit den Morden belastet. Ich hatte keine Zeit mehr. Der Himmel von Paris wurde allmählich blasser. Geneviève Levasseur lag im Sterben. Das Andenken an das elegante Mannequin von der Place Vendôme wird gewahrt werden. Niemand wird von ihren Taten erfahren. Und niemand wird erfahren, dass dieser anbetungswürdige, duftende, zärtliche Körper den eines schlecht bezahlten, immer abgebrannten und nach Pfeife riechenden Detektivs geschützt hatte. Die Krankenschwester kam. Sie sah mich nur an. Das genügte. Ich trat auf den Balkon hinaus und betrachtete das Morgengrauen am Himmel Paris. Hinterm Louvre ging die Sonne auf. Sie hörten Bilder bluten nicht. Nach dem Kriminalroman von Leo Mallet. Aus dem Französischen von Hans-Joachim Hartstein. Hörspielbearbeitung Klaus Schmitz. Nestor Burma, Christian Brückner, Hélène, Sabine Postel, Geneviève Levasseur, Angelika Thomas, Farou, Dieter Eppler, Lapin und Leroux, Hans Wieprächtiger, Monsieur Corbigny, Alf Marholm, Albert, Rufus Beck, Savater, Peter Panhans, Birikos, Bodo Primus, Chassard, Klaus Barner, Mireille, Josef Tratnik. In weiteren Rollen Georg Scharek, Reinhard von Stolzmann, Andreas Serda, Art Weder und Jutta Fillinger. Ton Udo Schuster, Schnitt Christiane Köhler, Regieassistenz Hanna Lang, Regie Hans-Gerd Krogmann. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1993. Dramaturgie Hans Burkhard Schlichting.